Erster danach baute er den Brandopferaltar aus Akazienholz. Er war quadratisch, 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Zweiter, er befestigte Hörner an den 4 Ecken des Altars, die ein Teil davon waren, und bedeckte den ganzen Altar mit Kupfer. Dritter, danach machte er alle notwendigen Geräte für den Altar, wie Töpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen. Alle diese Geräte waren aus Kupfer. Vierter, außerdem machte er ein kupfernes Gitter für den Altar. Es war unter dem Rand des Altars angebracht und reichte bis zur Hälfte seiner Höhe. Fünfter, danach goss er 4 Ringe für die 4 Ecken des kupfernen Gitters, damit man Stangen hindurchstecken konnte. Sechster, die Stangen machte er aus Akazienholz und bedeckte sie mit Kupfer. Siebter, danach steckte er die Stangen durch die Ringe an den Seiten des Altars, damit man ihn tragen konnte. Er baute den Altar aus Brettern, so dass er innen hohl war. Achter, danach machte er das Becken und sein Untergestell aus Kupfer. Das Kupfer dafür kam von den Spiegeln der Frauen, die am Eingang des Offenbarungszeltes dienten. Neunter, danach baute er den Vorhof. Für die Südseite gab es Vorhänge aus feinem Leinen, die 100 Ellen lang waren. Zehnter, dazu gehörten 20 Säulen mit ihren 20 kupfernen Füßen. Die Nägel und Ringe der Säulen waren aus Silber. Elfter, für die Westseite gab es Vorhänge, die 50 Ellen lang waren. Dazu gehörten 10 Säulen mit ihren 10 Füßen. Die Nägel und Ringe der Säulen waren ebenfalls aus Silber. Zwölfter, für die Ostseite gab es ebenfalls Vorhänge, die 50 Ellen lang waren. Dreizehnter, für einen Teil der Ostseite gab es Vorhänge, die 15 Ellen lang waren, mit 3 Säulen und ihren 3 Füßen. Vierzehnter, für einen weiteren Teil der Ostseite gab es ebenfalls Vorhänge, die 15 Ellen lang waren, mit 3 Säulen und ihren 3 Füßen. Fünfzehnter, und für den letzten Teil der Ostseite gab es auch Vorhänge, die 15 Ellen lang waren, mit 3 Säulen und ihren 3 Füßen. Sechzehnter, alle Vorhänge des Vorhofs ringsherum waren aus feinem Leinen. Siebzehnter, die Füße der Säulen waren aus Kupfer, ihre Nägel und die Bedeckung ihrer Köpfe waren aus Silber. Alle Säulen des Vorhofs hatten silberne Ringe. 18. Der Vorhang für das Tor des Vorhofs war kunstvoll gewebt aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem Leinen. Er war 20 Ellen lang und 5 Ellen hoch, passend zu den anderen Vorhängen des Vorhofs. 19. Die dazugehörigen 4 Säulen mit ihren 4 Füßen waren aus Kupfer. Ihre Nägel, die Bedeckung ihrer Köpfe und die Ringe waren aus Silber. 20. Alle Pflöcke der Wohnung und des Vorhofs ringsherum waren aus Kupfer. 21. Dies ist die Aufstellung der Materialien für die Stiftshütte, das Zelt des Gesetzes. Sie wurde auf Befehl Moses von den Leviten unter der Leitung von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, gemacht. 22. Bezalel, der Sohn Uris und Enkel Hurs aus dem Stamm Juda, machte alles, was Jahwe Mose befohlen hatte. 23. Mit ihm arbeitete auch Oholiab, der Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan. Er war ein Handwerker, der mit Metall und Holz arbeitete, und ein Kunstweber für roten und blauen Purpur, Karmesin und feines Leinen. 24. Das gesamte Gold, das für den Bau des Heiligtums verwendet wurde, betrug 29 Talente und 730 Schekel nach dem heiligen Gewicht. Es war als Spende gegeben worden. 25. Das Silber, das bei der Zählung der Gemeinde gesammelt wurde, betrug 100 Talente und 1775 Schekel nach dem heiligen Gewicht. 26. Jedermann ab 20 Jahren, der gezählt wurde, gab einen halben Schekel nach dem heiligen Gewicht. Es waren insgesamt 603.550 Männer. 27. Die 100 Talente Silber wurden verwendet, um die Füße für das Heiligtum und für den Vorhang zu gießen. Es waren 100 Füße, und für jeden Fuß wurde ein Talent Silber verwendet. 28. Aus den 1775 Schekeln machte er Nägel für die Säulen, bedeckte ihre Köpfe und machte Ringe daran. 29. Das als Spende gegebene Kupfer betrug 70 Talente und 2400 Schekel. 30. Daraus machte er die Füße für das Tor des Offenbarungszeltes, den kupfernen Altar sowie das kupferne Gitter und alle Geräte für den Altar. 31. Außerdem machte er die Füße für den Vorhof ringsherum und die Füße für das Tor des Vorhofs, sowie alle Pflöcke für die Wohnung und für den Vorhof ringsherum.